Erst da war der König sehr erschüttert. Er ging in das obere Zimmer am Tor und weinte. Während er ging, rief er, mein Sohn Absalom. Mein Sohn Absalom. Ach, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. 2. Job wurde berichtet, dass der König um Absalom weinte und trauerte. 3. An diesem Tag wurde der Sieg für das ganze Volk zu einem traurigen Ereignis, weil die Leute hörten, dass der König um seinen Sohn trauerte. 4. Deshalb schlichen sich die Leute an diesem Tag in die Stadt, so wie ein Heer, das sich schämt, weil es aus der Schlacht geflohen ist. 5. Der König hatte sein Gesicht verhüllt und schrie laut, mein Sohn Absalom. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. 6. Da ging Job zum König und sagte, heute hast du alle deine Diener offen beschämt, die dir und deinen Söhnen, Töchtern, Frauen und Nebenfrauen heute das Leben gerettet haben. 7. Du liebst diejenigen, die dich hassen, und hast diejenigen, die dich lieben. Heute hast du gezeigt, dass dir deine Heerführer und Diener egal sind. Ich weiß jetzt, wenn Absalom noch leben würde und wir alle tot wären, wärst du damit zufrieden. 8. Steh jetzt auf. Geh hinaus und sprich freundlich mit deinen Leuten. Ich schwöre beim Herrn, wenn du nicht hinausgehst, wird heute Nacht kein einziger Mann bei dir bleiben. Das wäre für dich ein Unglück, schlimmer als alles, was dir bisher in deinem Leben widerfahren ist. 9. Da stand der König auf und setzte sich unter das Tor. Als man dem ganzen Volk mitteilte, dass der König am Tor saß, kamen alle Leute zum König. 10. Nachdem alle Israeliten in ihre Heimat geflohen waren, stritten sie sich. In allen Stämmen Israels sagte man, der König hat uns von unseren Feinden und den Philistern befreit, aber jetzt ist er vor Absalom aus dem Land geflohen. 11. Absalom, den wir zu unserem König gemacht hatten, ist in der Schlacht gestorben. Warum zögert ihr also, den König zurückzuholen? 12. Was ganz Israel sagte, erfuhr der König. Der König schickte Boten zu den Priestern Zadok und Abjatar und ließ ihnen sagen, sprecht mit den Anführern Judas und fragt sie, warum wollt ihr die Letzten sein, die den König in seinen Palast zurückbringen? 13. Ihr seid meine Verwandten, mein eigenes Fleisch und Blut. Warum wollt ihr also die Letzten sein, die den König zurückholen? 14. Und sagt Amasa, bist du nicht mein Fleisch und Blut? Gott soll mich bestrafen, wenn du nicht für immer mein Heerführer an Joabs Stelle wirst. 15. Das änderte die Meinung aller Judäer, so dass sie dem König einstimmig sagten, kehre mit deinem ganzen Hofstaat zurück. 16. Der König machte sich auf den Rückweg und kam an den Jordan. Die Judäer kamen nach Gilgal, um den König zu treffen und ihm über den Jordan zu helfen. 17. Auch Schimei, der Sohn Geras, ein Mann aus dem Stamm Benjamin von Bahurim, eilte mit den Judäern hinab, um König David zu begegnen. 18. Er hatte 1000 Männer aus Benjamin bei sich. Ziba, der Verwalter von Sauls Haus, war ebenfalls mit seinen 15 Söhnen und 20 Dienern zum Jordan geeilt. 19. Sie überquerten die Furt, um der Familie des Königs beim Überqueren zu helfen und ihm zu dienen. Schimei, der Sohn Geras, warf sich vor dem König nieder, als dieser gerade den Jordan überqueren wollte. 20. Er sagte zum König, mein Herr, bitte rechne mir meine Schuld nicht an und denke nicht an das, was dein Diener an dem Tag falsch gemacht hat, als mein Herr und König Jerusalem verließ. Nimm es dir nicht zu Herzen. 21. Dein Diener weiß, dass ich gesündigt habe. Aber sieh, heute bin ich der Erste aus dem ganzen Haus Josef, der gekommen ist, um meinen königlichen Herrn zu empfangen. 22. Da ergriff Abishai, der Sohn der Zeruja, das Wort und sagte, sollte Schimei deswegen nicht getötet werden? Er hat doch den Gesalbten des Herrn verflucht. 23. David antwortete jedoch, was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja, dass ihr mir heute Schwierigkeiten bereitet? Sollte heute jemand in Israel sterben? Ich weiß doch jetzt, dass ich König über Israel bin. 24. Der König sagte zu Schimei, du sollst nicht sterben. Und der König schwor es ihm. 25. Meribal, Sauls Enkel, war ebenfalls gekommen, um den König zu empfangen. Er hatte seine Füße nicht gepflegt, seinen Bart nicht geschnitten und seine Kleider nicht gewaschen, seit der König gegangen war, bis er sicher zurückkehrte. 26. Als er aus Jerusalem kam, um den König zu treffen, fragte ihn der König, warum bist du nicht mit mir gegangen, Meribal? 27. Er antwortete, mein Herr und König. Mein Diener hat mich betrogen. Dein Diener befahl ihm nämlich, sattle mir die Eselin, damit ich darauf reiten und den König begleiten kann. Dein Diener ist ja lahm. 28. Aber er hat deinen Diener bei meinem königlichen Herrn verleumdet. Doch mein königlicher Herr ist wie ein Engel Gottes, tu also, was du für richtig hältst. 29. Meine ganze Familie konnte von meinem Herrn und König nur den Tod erwarten. Aber du hast deinen Diener zu deinen Tischgästen gemacht. Welches Recht oder welchen Anspruch habe ich noch an den König? 30. Der König antwortete ihm, warum redest du noch so viel? Ich bestimme, du und Ziba sollt das gut teilen. 31. Meribal antwortete dem König, er darf sogar alles haben, nachdem mein Herr und König sicher nach Hause zurückgekehrt ist. 32. Barsilai, der Gileaditer, war von Rogelim gekommen und zog mit dem König zum Jordan, um ihn über den Fluss zu begleiten. 33. Barsilai war sehr alt, 80 Jahre. Er hatte den König während seines Aufenthalts in Mahanaim mit Lebensmitteln versorgt, weil er ein sehr reicher Mann war. 34. Da sagte der König zu Barsilai, du musst mit mir kommen, damit ich in Jerusalem für dich im Alter sorgen kann. 35. Barsilai antwortete dem König, wie viel Lebenszeit habe ich noch, dass ich mit dem König nach Jerusalem gehen sollte? 36. Ich bin jetzt 80 Jahre alt. Kann ich da noch Gutes von Schlechtem unterscheiden, oder kann dein Diener noch schmecken, was ich esse und trinke? Könnte ich noch den Stimmen der Sänger und Sängerinnen lauschen? Warum sollte dein Diener meinem königlichen Herrn noch zur Last fallen? 37. Dein Diener wollte den König nur ein kleines Stück begleiten. Aber warum sollte der König mich auf diese Weise belohnen? 38. Lass deinen Diener zurückkehren, damit ich in meiner Heimatstadt beim Grab meiner Eltern sterben kann. Hier ist dein Diener Kimham, er darf mit meinem Herrn und König ziehen. Tu mit ihm, was du für richtig hältst. 39. Der König antwortete, so darf Kimham mit mir ziehen, ich werde für ihn tun, was du für richtig hältst, und was immer du von mir willst, werde ich dir geben. 40. Dann überquerte das ganze Kriegsvolk den Jordan, und danach überquerte der König. Der König küsste Barsilai und verabschiedete sich von ihm, woraufhin Barsilai in seine Heimat zurückkehrte. 41. Danach zog der König nach Gilgal, und Kimham ging mit ihm. Das gesamte Kriegsvolk von Juda zog mit dem König, ebenso die Hälfte des Kriegsvolks von Israel. 42. Plötzlich kamen alle übrigen Israeliten zum König. Sie fragten den König, warum haben unsere Verwandten, die Judäer, dich entführt und den König, seine Familie und alle Begleiter Davids über den Jordan gebracht? 43. Die Judäer antworteten den Israeliten, der König ist doch unser Verwandter. Warum seid ihr denn wegen dieser Sache zornig geworden? Haben wir etwa etwas vom König gegessen, oder wurde er von uns weggeschleppt? 44. Die Israeliten aber antworteten den Judäern, wir haben 10 Anteile am König, und ich bin dir gegenüber der Erstgeborene. Warum hast du mich also gering geschätzt? Und wurde nicht zuerst auf meiner Seite der Wunsch geäußert, meinen König zurückzubringen? Die Judäer aber sprachen noch heftigere Worte als die Israeliten.